Bastian versuchte es noch ein paar Mal, aber auf keine einzige Frage bekam er eine Antwort. »Es ist zwecklos, Sie zu fragen«, hörte er plötzlich eine kichernde Stimme. »Sie können ja nichts mehr sagen. Man könnte Sie den Nichtssagenden nennen.« Bastian drehte sich nach der Stimme um und sah auf einem Mauervorsprung einen kleinen grauen Affen sitzen. Das Tier hatte einen schwarzen Doktorhut auf, von dem eine Quaste baumelte und schien angelegentlich damit beschäftigt, etwas an den Fingern seiner Füße abzuzählen. Dann grinste es Bastian an und sagte, »Verzeihung, ich hab mir bloß schnell etwas ausgerechnet.« »Wer bist du?« fragte Bastian. »Agax, mein Name, sehr angenehm«, antwortete das Äffchen und lüpfte den Doktorhut. »Und mit wem habe ich das Vergnügen?« »Ich heiße Bastian Balthasar Bux.« »Eben«, sagte das Äffchen befriedigt. »Und wie heißt diese Stadt?« erkundigte sich Bastian. »Sie hat eigentlich keinen Namen, aber man könnte sie, sagen wir mal, die alte Kaiserstadt nennen.« »Die alte Kaiserstadt? Warum? Ich sehe hier niemanden, der wie ein alter Kaiser aussieht.« »Nein«, das Äffchen kicherte, »und doch waren alle, die du hier siehst, zu ihrer Zeit einmal Kaiser von Phantasien. Oder sie wollten es wenigstens werden.« Bastian erschrak. »Woher weißt du das, Agax?« Der Affe lüpfte wieder den Doktorhut und grinste. »Ich bin, sagen wir mal, der Aufseher über die Stadt.« Bastian blickte herum. Ganz in der Nähe hatte ein alter Mann eine Grube ausgehoben. Jetzt stellte er eine brennende Kerze hinein und schaufelte das Loch wieder zu. Das Äffchen kicherte. »Kleine Stadtbesichtigung gefällig, Herr. Sagen wir mal, erste Bekanntschaft machen mit deinem künftigen Wohnort?« »Nein«, sagte Bastian, »was redest du da?« Das Äffchen sprang auf seine Schulter. »Komm nur, kostet nichts, hast schon alles bezahlt, was dich zum Eintritt berechtigt.« Bastian begann zu gehen, obwohl er eigentlich lieber fortgelaufen wäre. Ihm war unbehaglich und dieses Gefühl wuchs mit jedem Schritt. Er beobachtete die Leute und ihm fiel auf, dass sie auch untereinander nicht redeten. Sie kümmerten sich überhaupt nicht umeinander, ja, sie schienen sich nicht einmal wahrzunehmen. »Was ist los mit ihnen?« erkundigte er sich. »Warum benehmen sie sich so sonderbar?« »Nicht sonderbar. Sie sind deinesgleichen, könnte man sagen. Oder besser, sie waren es zu ihrer Zeit.« »Was meinst du damit? Willst du sagen, dass es Menschen sind?« Agax hüpfte vor Belustigung auf Bastians Rücken auf und nieder. »So ist es! So ist es!« Bastian sah mitten auf seinem Weg eine Frau sitzen, die mit einer Stopfnadel Erbsen von einem Teller zu pieken versuchte. »Wie kommt die hierher? Was machen sie hier?« »Oh, es hat zu allen Zeiten Menschen gegeben, die nicht in ihre Welt zurückgefunden haben«, erklärte Agax. »Erst wollen sie nicht mehr und jetzt, sagen wir mal, können sie nicht mehr.« Bastian blickte einem kleinen Mädchen nach, das mit größter Anstrengung einen Puppenwagen schob, der viereckige Räder hatte. »Warum können sie nicht mehr?« »Sie müssten es sich wünschen, aber sie wünschen sich nichts mehr. Sie haben ihren letzten Wunsch zu irgendwas anderem verwendet.« »Ihren letzten Wunsch? Kann man denn nicht so lang weiter wünschen, wie man will?« Agax kicherte wieder. »Wünschen kannst du nur, solange du dich an deine Welt erinnerst. Die hier haben alle ihre Erinnerungen ausgegeben. Wer keine Vergangenheit mehr hat, der hat auch keine Zukunft. Dann werden sie auch nicht älter. Schau sie dir an. Würdest du glauben, dass manche von ihnen schon 1000 Jahre und sogar noch länger hier sind? Aber sie bleiben so, wie sie sind. Für sie kann sich nichts mehr ändern, weil sie selbst sich nicht mehr ändern können.«